Wenn's die langen Messer auf dem Bürgersteig, lass die Messer flutschen in den Judenleib. Judenbrüß fließen, Knüppellage dick, und wir scheißen auf die Freiheit dieser Judenrepublik. Drecksau ist schon lange tot, Spiegel dieser Wichser nackt am Gnadenbrot. Blut muss fließen, Knüppellage dick, und wir scheißen auf die Freiheit dieser Judenrepublik. Ist der Spiegel auch weg, wen holen sie dann her? Aus diesem Dreck verseuchten Zion ist denn her. Fließen, Knüppellage dick, und wir scheißen auf die Freiheit dieser Judenrepublik. Friedmann, diese Schwuchtel, den haben sie geschickt, er wurde vom Rabbi zu Tode gefickt. Blut wird fließen, Knüppellage dick, und wir scheißen auf die Freiheit dieser Judenrepublik. Arschloch nach die Synagogen, die nächsten 6 Millionen sind nicht erlogen. Blut muss fließen, Knüppellage dick, und wir scheißen auf die Freiheit dieser Judenrepublik. Keiner wird mehr kommen, das haben wir gesagt. Wir haben sie alle aus dem Deutschen Reich gejagt. Blut muss fließen, Knüppellage dick, und wir scheißen auf die Freiheit dieser Judenrepublik. Rotwein und Sprudel nach unserem Sieg, vorwärts Skinhead, auf in den Krieg. Blut muss fließen, Knüppellage dick, und wir scheißen auf die Freiheit dieser Judenrepublik.